1. Ulsgefangene im Hirn Erman ICHU daher, ein Leben zu führen, das der Berufung würdig ist, zu der Berufen wordet. 2. Dies bedeutet, dass stets mit demut, sanftmut und jedelt handeln sollt, indem einander in Liebe traut. 3. Bemutuk eifrig, die Einheit des Geistes durch das verbinden Band des Friedens zu erhalten. Für es gibt nur einen Leib und einen Geist, so wie auch zu einer einzigen Hoffnung ihr Berufung berufen werdet. 5. Ebenso gibt es nur einen Herrn, einen Glauben und ein Torf. 6. Und es gibt einen Gott und Vater aller, der über allen, durch allen in allen wirkt. 7. Jedem Einzelnen von uns wird jedoch nicht verliehen, entsprechend dem Master Gabe Christi. 8. Die Schelb heißt es in der Schrift, ist in die Hoch aufgestiegen, hat Jeffangin mit sich geführt und den Menschen gaben gegeben. 9. Was bedeutet aber die Aussage ist aufgestiegen, wenn nicht, dass zuvor auch in die tieferen Region in der oder herab gestiegen ist? 10. Dergenage, der herab gestiegen ist derselbe, der auch über all Himmel hin auf gestiegen ist, all zu erfüllen. 11. Und es selbst hat einig als Apostel eingesetzt, ander als Propheten, wieder ander als Evangelisten und manche als Hirten und Lehrer. 12. Dies Gesche, die Heiligen für ihren Dienst auszurüsten und den Leib Christi aufzubauen. 13. Bis wir als Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohns Gottes gelangen, so zu einem reifen Menschen zu werden, der dem Wollen Maß der Voll Christi entspricht. 14. Damit wir nicht lange unreif sind, hinhiend hergeworfen und getrieben von jedem Wind der Lehre, der Durch die Torschung der Menschen und ihr listigen Beführungskunst der Lehre instead. 15. Stattdessen sollen wir in Liebe die Wahrheit reden und in jeder Hinsicht zu ihm hinwachsen, der das Haupt ist, namlich Christus. 16. Von ihm aus wird der gesamte Leib zusammengeführt und durch all unterstützenden Verbindungen zusammengehalten, wobei jeds Glied entsprechend seiner Zugewiesen in Funktion wirkt, so dass der Leib in Liebe zu seiner eigenen Erbauung Herren wächst. 17. ICH sage you dies daher in Bishwar Yukim Hern, lebt nicht lange so, why die Heiden in der Sinnlosigkeit ihres Denkens leben. 18. Verstand ist verfinstert, und sie sind dem Leben Gottes entfremdet, aufgrund der Unwissenheit, die in ihnen herrscht, und wegen der Verstockung ihres Herzens. 19. Sie haben jeds Gefühl für Scham verloren und sich einer zugelosen Lebensweise hingegeben, maus habgier jedart von Unreinheit zu praktizieren. 20. Jedoch hat Christus nicht auf dies Weise kennengelernt. 21. Denn hat von ihm gehort und seid in ihm unterwiesen worden, why es der Wahrheit in Jesus entspricht. 22. Namlich dass den alten Menschen mit seinem früheren Lebenswandel abelgen sollt, der durch betrügerisch begierden verdorben word. 23. Und you kim geist your gesinnung ernuen last. 24. So I den neuen Menschen ansehen sollt, der nach dem Bild Gottes in Wahrheit gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen ist. 25. Die Schaubleg die Luge B und Sprech die Wahrheit, Jeder zu seinem Nachsten, den wir sind Glieder desselben Leibs. 26. Wordet zornig, so sundeit nicht, lasst die Sun nicht über ihrem Zorn untergehen. 27. Geb dem Tufel keinen Raum oder kein Gelegenheit. 28. Wer gestohlen hat, soll nicht mehr stehlen, sondern fleißig mit seinen Handen arbeiten, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, damit auch dem Bedürftigen etwas geben kann. 29. Last kein Schlechtswort aus ihrem Mund kommen, sondern nur solche, die Gott sind zur Erbauung und die den Zuhören nicht vermitteln. 30. Unbetrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem für den Tag der Erlösung versiegelt wordet. 31. Albitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Verleumdung sollen von euch weichen, zusammen mit jeder Art von Bosheit. 32. Seid stattdessen gütig und barmherzig zueinander und vergebt einander, so wie Gott euch in Christus Verge ben hat.